وعلى آلاف أرابيش أوند دوج. كما ذكرنا المرة الماضية بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قام له أبو لهب وقال له ألهذا جمعتنا تبا لك يا محمد، فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب. وتكلمنا المرة الماضية كذلك عن أبي طالب، أبو لهب مات على الكفر وأبو طالب مات على الكفر، اثنينهم كانوا كفار، ولكن أبو طالب كان يحترم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما أبو لهب فكان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب وزوجة أبو لهب. وسبحان الله انظروا الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى أن للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عم يكذب وعم لا يكذب وإنما ينصر، وهناك عمان آخران دخل الإسلام خاصة حمزة رضوان الله عليه. طبعا يا أخو بارك الله فيكم، مع المنع، مع منع أبي طالب لابن أخيه ومع نصرة أبي طالب، وأبو طالب كان يعني في مكة رجلا معروفا مشهورا كريما بين الناس، مع ذلك لم يترك أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم في حاله أن يتابع دعوته، بل نالوا من النبي صلى الله عليه وسلم أشد النيل، فأساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر المطاف حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يصبر. وهناك قصص كثير كيف استهزأ أهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الصبر في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فطريق الدعوة طريق مملوء بالابتلاء، وطريق الدعوة لا بد فيه من الصبر، وخاصة الأنبياء فهم أشد الناس ابتلاء لأنهم أشد الناس إيمانا، أقوى الناس إيمانا، والرجل لا يبتلى على قدر دينه، فكلما صار الإيمان أقوى كلما كان الابتلاء أكثر وأكبر. بارك الله فيكم. لابن فريق اسمال ضغيبة بشبوخن دست القفية محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم اتسم الإسلام أفنتلي سيح بكينتها und er hat die Leute zum Islam öffentlich aufgerufen. Und hier gab natürlich, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Leute versammelt hat, und er hat ihnen gesagt, ich rufe euch zum Islam auf, dann hat Abu Talib, dann hat Abu Lahab, der Onkel von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausgerechnet dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschimpft. Er hat ihn beschimpft vor allen Leuten und er hat ihm gesagt, Tod für dich oder zugrunde gehen deine Hände, Mohammed. Dafür hast du uns versammelt, dass du uns sowas sagst, dass wir eine neue Religion haben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt, zugrunde gehen die Hände von Abu Lahab und so weiter. Und hier subhanallah sieht man die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Zusammenhang. Abu Lahab ist der Onkel vom Propheten, Abu Talib ist der andere Onkel, und beide haben den Islam nicht angenommen. Aber Abu Lahab hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der wollte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zufügen. Der hat sich über den Propheten lustig gemacht. Der hat den Leuten aufgestachelt gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Von der anderen Seite aber Abu Talib, der auch kein Muslim war. Aber diese Person hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterstützt. Er hat ihn geschützt und er hat ihm geholfen. Und Abu Talib war eine wichtige Person in Mekka. Deshalb hat Abu Talib dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Art Schutz gewähren können, weil das der Fall war. Und zwei Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben den Islam angenommen. Hamza und Al-Abbas. Und natürlich mit Hamza war die Sache anders als der Islam angenommen hat, und er hat den Islam vor Al-Abbas angenommen. Subhanallah, das ist wichtig hier. Warum ist das wichtig? Weil wenn die Onkel, wenn die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Islam angenommen hätten, alle, dann hätte man gesagt, aha, diese Familie planen etwas. Die wollen die Führung und die Macht in Mekka übernehmen und deshalb haben sie diesen Plan erfunden. Aber dass Abu Lahab dagegen ist und Abu Talib kein Muslim ist und dass einer den Propheten schützt, und das könnte man nicht mehr sowas sagen. Ja, barakallahu fikum, trotz auch, dass Abu Talib den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützte, gab es natürlich Übergriffe und gab es Angriffe und gab es Auslachmanövern von den Leuten aus Quraysh. Die haben den Propheten Muhammad zum ausgelacht, die haben gegen ihn was getan, die wollten ihm Schaden zufügen und am Ende natürlich, deswegen wollten sie den Propheten Muhammad sallam töten. Die wollten ihn töten am Ende, sie haben das nicht geschafft. Aber das hängt, barakallahu fikum, mit der Prüfung zusammen. Das hängt mit der Prüfung zusammen, weil wenn man den richtigen Weg hat und wenn man zur Wahrheit ruft, dann wird man geprüft, ob man aufrichtig und richtig ist oder nicht. Und das sind die Propheten, die auf dem wahren Weg sind. Und deshalb werden sie auch stark geprüft, nicht wie die anderen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die stärksten Prüfungen sind für die Propheten, weil die Propheten den besten Glauben haben. Und man wird so geprüft, äquivalent wie man glaubt. Das heißt, ist dein Glaube, ist deine Religion besser, praktizierst du richtiger, dann wird auch deine Prüfung schwerer werden. Aber wenn du Geduld zeigst, dann wirst du den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns bewiesen in seiner Geschichte, was die Leute von Mekka mit ihm gemacht haben. Und hier, barakallahu fikum, gibt es sehr viele Geschichten eigentlich, was die Leute mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam gemacht haben. Und hier möchte ich etwas bemerken. Barakallahu fikum, nantabih ila mas'ala huna, أن كثير من هذه القصص الموجودة اللي ذكرها أهل السير فنحن ما نستطيع نثبت في بعضها ما تستطيع تثبت أو كثير منها ما تستطيع تثبت صحتها ولكن طالما ما فيها شيء يعني ما فيها تشريع وما فيها شيء يخالف الدين فلا بأس أن تنقل أما إذا كان فيها تشريع وما كنا نعرف صحتها فيجب أن تدرس ويجب أن يثبت صحة أو أن نثبت صحة هذه الروايات حتى يؤخذ بها في الدين. بارك الله فيكم. هي مشتش ومست ايش ادوس اكليرن und zwar von diesen Geschichten, die wir durch die Geschichte von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben, gibt es Geschichten, die man nicht belegen kann, dass diese Geschichten authentisch sind. Es gibt Geschichten, die man nicht belegen kann, dass sie authentisch sind. Und hier, barakallahu fikum, gibt es eine Regel. Die Geschichten, die mit der Religion zu tun haben, indem in dieser Geschichte Urteile über Religion stehen, dann kann man so einfach nicht nehmen. So einfach nicht nehmen, barakallahu fikum, sondern man sollte prüfen, ob diese Geschichten authentisch sind. Aber wenn die Geschichten allgemein in Ordnung sind und die haben kein Urteil drin, also es gibt kein religiöses Urteil dabei, zum Beispiel etwas Halal, Haram oder Pflicht und so weiter, dann kann man weiter erzählen als Geschichten von der Sira. Aber wie ist die Sache genau? Richtig ist, dass man jede Geschichte prüft, ob die authentisch ist oder nicht. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. كما ذكرت من هذه الأمور التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا قصة أبو لهب وقصة أبي لهب وأم جميل زوجة أبي لهب كيف كان يفعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطبعا بارك الله فيكم، من ألد أعداء الإسلام كان أبو جهل، أبو جهل الذي وقف للنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ بالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم، بل كان يقول للناس: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وسب آلهتنا، وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، فإذا سجد في صلاته فدخت به رأسه، فليصنع بنو عبدي مناف ما بدا له. يعني سآخذ حجرة وسأضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأقتله، خلاص نخلص. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا، ثم جلس ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غدا يصلي بين الركنين الأسود واليماني، وقريش ينتظرون ماذا سيفعل أبو جهل. فلما سجد رسول الله أخذ أبو جهل الحجر، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، رجع منبهتا منتقعا لونه، مرعوبا، يبست يداه من الخوف. فقام إليه رجال من قريش فقالوا: ما بك يا أبا الحكم؟ ما الموضوع؟ قال: قمت إليه لأفعل ما ذكرت البارحة، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل، فحل من الإبل عرض إلي، عرض لي، والله ما رأيت مثل هامته، يعني مثل رأسه، ولا عنقه ولا أنيابه، فهم أن يأكلني. قال ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك جبريل، ولو دنا من النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذه. يعني لو كان دنا أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم لا أخذه. ومرة أخرى أراد أبو جهل أن يفعل نفس الشيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من نار، خندقا من النار، ورأى مرة أخرى شيئا له أجنحة أراد أن يأكله، فهرب أبو جهل وذكر هذه المسألة. وكذلك بارك الله فيكم من الأمور التي حصلت لأبي جهل، أن أبا جهل أراد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة من المرات، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ ولقد علمت ما بها أكثر ناديا مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهره، يعني رد عليه بقوة صلى الله عليه وسلم، فرجع خاسئا وهو حسير. وفيه قال أهل العلم: أنزل الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ فهذه من الأمور التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل. بارك الله فيكم. Wie schon erzählt habe, dass die Leute von Mekka, die haben versucht, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Schaden zuzufügen, und sie haben den Propheten ausgelacht und sie haben natürlich über den Propheten schlecht gesprochen. Und es gibt hier Geschichten, die passierten, wie zum Beispiel die Geschichten mit Abu Jahl. Abu Jahl wurde so genannt, das wird der Vater von Torheit, der Vater von Ungerechtigkeit, so heißt Abu Jahl. Das bedeutet, der ist so ungerecht und der ist so stur und schlecht, dass man ihn so genannt hat. Dieser Abu Jahl war natürlich ein Führer von Quraysh, ein Führer von Mekka. Und dieser hat immer hat hoffentlich vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewarnt. Und er hat immer den Leuten gesagt: Schaut mal, was Muhammad macht. Der hat unsere Religion verlassen und er macht sich lustig über unsere Religion, und der hat unsere Religion sehr schlecht gemacht und er hat unsere Religion verlassen. Und dann sagte er einmal, dieser Abu Jahl, der hat gesagt, wenn ich Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wenn ich ihn sehe, dass er betet, dann werde ich einen großen Stein nehmen und ich werde diesen Stein auf seinen Kopf schlagen, dass er stirbt. Und egal, was die Familie von Muhammad macht mit mir, ist mir egal. Und das mache ich morgen vor allen Leuten. Die Leute haben natürlich gewartet. Ich meine, das ist groß, weil die Familie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stark ist. Und das ist nicht leicht, jemanden zu töten. Und so von einer Familie und einer, der sagt, ich bin Prophet und so weiter. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist gekommen am frühen Morgen und er wollte beten neben Al-Kaaba. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen hat zu beten, und er war im Niederwerfen, Abu Jahl hat einen großen Stein mitgenommen und er kam nach an Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er kam nach, dann auf einmal hat er den Stein weggeworfen, nicht auf den Propheten. Er hat das gelassen und er kam schnell zurück. Der war blass geworden, der hat Angst gehabt und er hat gezittert. Die Leute kamen zu ihm, die haben ihm gesagt, was ist los mit dir? Du wolltest ihn doch töten. Der hat gesagt, Leute, ich wusste nicht, was mit mir ist. Als ich nachkam, dann habe ich ein Kamel gesehen. Ich habe niemals so ein Kamel gesehen. Mit seinem Kopf, mit seinen Zähnen, und er hat seinen Mund aufgemacht, der wollte mich fressen. Dann habe ich den Stein verlassen und ich bin sofort weggegangen. Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählte davon und er sagte, das war Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam war das. Und wäre dieser Mann näher gekommen, dann hätte ihn Jibril getötet. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala schützt seinen Propheten. Und das ist eine Regel im Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten offenbart, dass er am Leben bleibt, bis er seine Botschaft zu Ende führt. Und keiner wird ihn töten können. Noch ein zweites Mal hat Abu Jahl das Gleiche versucht. Er hat auch mit den Leuten gesprochen. Er hat gesagt, wenn der Prophet Muhammad, natürlich der Abu Jahl hat nicht gesagt, der Prophet, aber ich kann, wenn ich von unserem Propheten spreche, dann fühle ich mich schlecht, wenn ich sage Muhammad. Deshalb sage ich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Abu Jahl sagte, wenn ich Muhammad, das wird unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn ich ihn in Niederwerfung sehe, dann werde ich meinen Fuß auf seinen Nacken tun und ich werde seinen Kopf und sein Gesicht mit Erde beschmutzen. Dann ist er zu ihm gegangen, während der Prophet Muhammad sallam betete. Und auf einmal ist Abu Jahl weggelaufen. Weggelaufen, schnell, mit Angst und blass geworden. Man hat ihm gesagt, was ist los mit dir? Du wolltest doch ihn. Der hat gesagt, als ich nachgekommen bin, dann habe ich einen Tunnel vom Feuer gesehen, zwischen mir und Muhammad. Und dann gab es etwas, was ich nicht gekannt habe, mit Flügeln, und er wollte mich fressen. Und das war auch Jibril alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn als Schutz für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt. Auch barakallahu fikum. Noch einmal hat Abu Jahl versucht mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der ging zum Propheten, der hat ihm gesagt, du darfst nicht mehr beten. Du darfst nicht mehr beten hier. Und er hat ihm gesagt, schau mal Muhammad, ich habe mehr Anhängerschaft und ich habe die Mehrheit. Und du hast nicht die Mehrheit, sozusagen Mehrheit Gesellschaft. Ja, deshalb darfst du nicht mehr beten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit ihm hart gesprochen. Normalerweise hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer mit den Leuten weich gesprochen. Aber der hat diesmal hart gesprochen zu ihm. Dann ist Abu Jahl, der hat Angst bekommen und ist weggegangen. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran herabgesandt. Und zwar, barakallahu fikum, die Ayat von Surat Iqra, von 6 bis 19. Kalla innal insana liyatgha أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى Hast du etwa gesehen, derjenige, der einen Diener verbietet zu beten? Und so weiter, barakallahu fikum. Am Ende, wenn er meint, dass er Mehrheit hat und dass er mehr Leute hat, dann werden wir ihn sehen, weil Allah subhanahu wa ta'ala davon gesprochen hat, dass die Engel auch bei Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und diese Engel werden den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam schützen. Das sind barakallahu fikum sozusagen drei Geschichten, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam passierten. Und dann werden wir inshallah jedes Mal noch ein bisschen von diesen Geschichten erzählen und was die Leute in Mekka mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في دي بريدر مش فيسنا من انترنت wenn sie fragen haben dann tippen sie 7 wenn sie fragen haben dann tippen sie 7